Besten, mit dem die 19, 18 ihre falschen Freunde disten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage. Und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Ich mach ein Lied heraus mit dem Arbeiterkinderchor. Die singen den Refrain an ihren arbeitslosen Eltern vor. Es singen die Angestellten, Studenten und die Bauern. Bald singen sogar die, die noch um Ludwig Erhard trauern. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Liebknecht hatte diesen Spruch auf seinem Schreibtisch stehen. Und er hängt heute als Poster bei Oskar Lafontaine. Und auch in Schleswig-Holstein versteht man guten Sinn. Es flüstert Heidi Simon, ist dort beim Tango vor sich hin. Wer hat mich verraten? Sozialdemokraten. Wer hat mich verraten? Wer hat mich verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten. Und die haben uns auch verkauft. Und die Neuwahl haben die ja verloren, damit muss man sich befassen. Jetzt kann man aus vollstem Herzen die Regierung wieder hassen. Das Schiff, das ist am Sinken und die Ratten, die flohen sofort. Doch sie kamen wieder zurück und brachen die schwarze Pest an Bord. Wer hat uns verraten? Das war noch, sag mal, war das nicht? Sozialdemokraten, die haben uns verraten, die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Sozialstaat und Sozialismus, die sind beide tot. Übrig sind nur ohne Phrasen und literweise rot. Der steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten. Sag nichts, lass mich raten, Sozialdemokraten. Das ganze schöne Geld wird an die Reichen verbraten. Das war doch, sag mal, war das nicht, Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel pinke, pinke? Wer hat das bestellt? Auf einem Kosovo, Sozialdemokraten, die haben uns verraten. Bei den ganzen persönlichen Daten werden sie ans BKA verraten und werden keinen einzigen fähigen Kanzlerkandidaten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wir Jobcenter, wir Bürokraten. Wer hat uns verraten? Wir Statistiken, wir Wachstumsraten. Wer hat uns verraten? Die Weltbank und die Illuminaten.